Das war eine psychedelische Trilogie aus den Jahren 1970 und 78. Los ging's mit der A- und B-Seite einer Funkadelic-Single aus dem Jahr 1970. Nomen war bei dieser Gruppe tatsächlich Omen. Die Mischung aus Funk und Psychedelic war vor allem Anfang der 70er Jahre eine sehr wilde. Echo-Effekte wurden genüsslich zelebriert, die Gitarren-Soli von Eddie Hazel und die Keyboard-Soli von Bernie Worrell klangen manchmal wirklich wie aus dem Weltraum, und George Clinton war schließlich der Master of Ceremonies. Die Alben und sogar die alten Singles von Funkadelic sind seit geraumer Zeit wieder zugänglich, auch in Vinylpressungen, und da sind noch immer einige Überraschungen drauf. Von George Clinton ist ein schönes, kaum zu übersetzendes Bonmot über seine Geistes- und oder Seelenverwandtschaft mit dem Musiker überliefert, der nach Funkadelic zu hören war. Sun Ra, he's out to lunch, all right, same place I eat at. Der Ausdruck out to lunch bedeutet nicht nur, dass da jemand gerade nicht anzutreffen ist, weil er essen gegangen ist. In übertragenem Sinne heißt out to lunch irgendetwas zwischen abgedreht, ungewöhnlich oder verrückt. Nach Funkadelic gab's also Musik von Sun Ra und seinem Orchestra. Disco 2100 heißt die Nummer, als Single erschien 1978 und vor 4 Jahren mit vielen anderen raren Sun Ra Singles wiederveröffentlicht. Hier ist eine andere Sun Ra Aufnahme, sie entstand lange bevor der Begriff Psychedelic für Musik mit viel Soundeffekten in Mode kam. Veröffentlicht wurde dieses Stück von Sun Ra auf LP, inspiriert von den Echo-Experimenten, die ein Freund und Tontechniker mittels Tonbandgerät anstellte, Aufnahmen aus New York 1961 oder 1962, Solar Drums.